Anlässlich des Tages des leuchtenden Sterns fand am 15. Februar in der Schwimmhalle des Freizeitzentrums Changwangon in Pyongyang der Synchronschwimmen-Musterauftritt unter dem Motto »Der Februar in Sehnsucht« statt. Der stellvertretende Vorsitzende des ZK der PDAK, Oh Soo-young, die Mitarbeiter der betreffenden Bereiche, Ministerien und zentralen Institutionen, die Werktätigen in der Stadt Pyongyang, die Gratulationsgruppen und Delegationen der Auslandskoreaner, die sich im sozialistischen Heimatland zum Besuch aufhalten, darunter die Gratulationsgruppe der Japan-Koreaner, einzelne Auslandskoreaner und der Vertreter der Zweigstelle Pyongyang der anti-imperialistischen Nationalen Demokratischen Front Südkoreas, sahen sich die Aufführung an. Eingeladen wurden dazu die ausländischen Diplomaten, Vertreter internationaler Organisationen und Militärattachés in der TVRK und ihre Gattinnen, die Botschaftsangehörigen und ausländischen Gäste.